Mein Haus und ich, wir wollen dir, Herr Jesus Christus, dienen hier. Gib Kraft, dass ich nur dir allein in allem kann gehorsam sein. Gib Kraft, dass ich nur dir allein in allem kann gehorsam sein. Gib, dass ich ohne Heuchelei für die hier stets ein Vorbild sei, die mit mir gehen aus und ein und die ich liebend nenne mein. Die mit mir gehen aus und ein und die ich liebend nenne mein. Noch eines bitte ich von dir für mich und meine Lieben hier, dass unser Herz von Sünden frei ein heiliger Tempel Gottes sei. Dass unser Herz von Sünden frei ein heiliger Tempel Gottes sei. O Herr, dir weihe ich mein Haus, mach etwas Gutes dir daraus. Zum Lobe deiner Herrlichkeit, zum Siegen anderer weit und breit. Zum Lobe deiner Herrlichkeit, zum Siegen anderer weit und breit.